Fünfundsiebzigsten Geburtstag von Genossen Kim Jong-il gab es in Pakistan und Kambodscha Festmeeting und Seminar und in Syrien, Vietnam und Äthiopien Gesprächsrunden. Auf den Veranstaltungen hoben die Redner hervor, Genosse Kim Jong-il sei ein hervorragender Denker und Theoretiker, der durch die energische ideologisch-theoretische Tätigkeit die theoretischen und praktischen Fragen für die Verwirklichung der Souveränität der Menschheit wissenschaftlich erklärt habe. Er sei auch ein ungewöhnlicher Militärstratege, der mit der originellen Sungun-Politik Korea zur unbesiegbaren Militärmacht entwickelt habe und ein gütiger Vater des Volkes, der sich bis zum Ende seines Lebens für das Volk eingesetzt habe.